Hier sehe ich einsame Leute ihre Tage erledigen, beobachte die Partys meines Nachbarn. Sehe Leben und Vergehen und ich selber vergehe vor Sehnsucht nach nichts, was ich in Worte fassen kann. Thank you.